Tiersprachen. Nicht nur wir Menschen verständigen uns. Wir Menschen kennen viele Möglichkeiten, um uns zu verständigen. Zum Beispiel können wir miteinander sprechen oder uns gegenseitig schreiben. Kommunikation bedeutet demnach, dass man sich miteinander austauscht. Wenn du dich mit deinen Freundinnen und Freunden über euer Lieblingsspiel austauschst, dann kommuniziert ihr. Für gehörlose Menschen gibt es zum Beispiel Gebärdensprachen. Tiere hingegen sprechen und schreiben nicht wie wir Menschen, allerdings kommunizieren sie auf anderen Wegen miteinander. Wie kommunizieren Tiere? Tiere kommunizieren mit optischen, chemischen und akustischen Signalen. Ein Beispiel für optische Signale sind die bunten Federn von Pfauen. Stinktiere nutzen chemische Signale und vertreiben ihre Feinde durch Gestank. Vögel zwitschern im Frühling und Sommer und nutzen somit akustische Signale. Oft verbinden Tiere diese drei Arten von Signalen. Die Kommunikation zwischen Tieren kann viele verschiedene Aufgaben haben, genau wie die Kommunikation zwischen Menschen. Das ist mein Revier. Manche Tiere senden Signale, um ihr Revier zu kennzeichnen. So erzeugen einige Walarten dafür sehr tiefe Töne, welche kilometerweit zu hören sind. Mit ihren Geräuschen beeindrucken die Walbullen aber auch die Weibchen. Auch Vögel nutzen ihr Zwitschern oft dazu, ihr Revier abzugrenzen. Bären hingegen reiben sich manchmal mit ihrem Pelz an Bäumen. Wusstet ihr, dass sie dabei ein Sekret an den Baum reiben, das ihr Revier markiert? Wo gibt es Futter? Einige Tierarten haben auch besondere Signale für Futterquellen. Bienen benutzen hierfür eine Tanzsprache. Dabei tanzt eine Biene im Bienenstock einen besonderen Tanz, welcher den anderen Bienen Informationen übermittelt. Zum Beispiel zeigt der Tanz, wo sich das Futter genau befindet und wie viel vorhanden ist. Auch Ameisen zeigen sich gegenseitig den Weg zu einer Futterquelle. Sie machen das allerdings anders als die Bienen. Wenn sie Futter gefunden haben, legen sie eine Duftspur zwischen das Nest und den Ort der Futterquelle, sodass die anderen Ameisen dieser Spur dann folgen können. Den Nachwuchs beschützen. Wenn Katzen ihre Jungen schützen wollen, drohen sie mit ihrer gesamten Körperstellung, besonders offensichtlich aber mit den zurückgelegten Ohren. Zusätzlich fauchen sie meistens. Habt ihr schon einmal gehört, wie Dachse ihren Nachwuchs verteidigen? Sie machen dazu ein langes, dunkles Geräusch. Das Geräusch wird Grollen genannt.